Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Jeremia, Kapitel 29, Vers 11 bis 14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Gott segne dieses Wort. Wir haben hier aus dem Alten Testament den Propheten Jeremia, der zu den Israeliten spricht, bevor sie ins Exil getragen werden. Aber diese Wahrheit ist genauso anwendbar heute, wie sie auch damals war. Warum ist das so? Wir haben hier Gottes Versprechen, dass wenn wir zu ihm kommen und ihn mit ganzem Herzen aufsuchen und uns ihm unterordnen, verspricht er uns zuzuhören und uns sogar finden zu lassen. Das heißt, Gott ist nicht nur auffindbar, sondern er ermutigt uns, zu ihm zu kommen. Und das ist eine unglaubliche Wahrheit, die wir auch nur in der Bibel finden. Und dieses Versprechen zieht sich in vielerlei Hinsicht durch die gesamte Bibel hindurch. Und das ist das Versprechen, was wir dann aufgelöst finden, welches uns unser Herr Jesus Christus gibt. Und er wird immer bei uns sein und immer mit uns nicht nur zu kommunizieren, aber uns auch Zukunftsängste nehmen, von uns nehmen und versprechen und jegliches Versprechen auch halten. Das kann nur unser Jesus Christus und das kann niemand anders. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Wort von dem Propheten aus dem Alten Testament, Jeremia. Und dieses Versprechen ist immer anwendbar und bezieht sich auf uns alle, die wir mit ganzem Herzen zu dir kommen, lieber Herr Jesus. Und wir werden dich finden, so wie du es hier versprochen hast. Und wir wissen, dass die Pläne, die du für uns hast, nur für das Gute sind. Auch wenn es nicht den Anschein haben mag, aber es ist so. Und dieses ist dein Versprechen. In dir haben wir Zukunft und Hoffnung und nur in und durch dich. Wir danken dir, Jesus Christus, für diese Wahrheit und dein Wort. In deinem Namen sprechen wir, Jesus Christus. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.